Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 17. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie versprochen, kann ich heute in praktischer Anwendung des Sendungskonzepts wieder mit zwei Kommentarteilen aufwarten, die sich, wie zumeist, jeweils im Anschluss an die beiden Leseblöcke befinden. Da ich mich ohne dies in der letzten Sendung ausgiebiger verbreitet habe, fasse ich mich heute zur Abwechslung wieder einmal kurz und übergebe das Wort ohne Umschweife meinen Gästen René Michler und Regina Leibitzeder. Paracelsus. Dass wir uns noch immer in einer Art Übergangszeit vom Mittelalter zum Rationalismus befinden, zeigen die zahlreichen Mystiker, Kabbalisten und Wunderkünstler, die den geistigen Bestrebungen des Zeitalters das eigentliche Gepräge geben. Sie haben gleichsam den Habitus einer neu entstandenen zoologischen Spezies, die noch Rudimente der früheren, aus der sie hervorgegangen ist, mit sich herumträgt, etwa wie wenn Geschöpfe, die bereits den Übergang von der Wasserexistenz zum Landleben vollzogen haben, noch Schwimmhäute oder Doppelatmung durch Kiemen und Lungen aufweisen. Im Grunde waren gerade sie es, die das lehrten, was man in jener Zeit unter Wissenschaft verstand. Unter ihnen erlangten Agrippa von Nettesheim und Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim die meiste Popularität. Der erstere gab im Jahr 1510 unter dem Titel De Occulta Philosophia eine Art Lehrbuch der Magie heraus, die er in eine natürliche, eine himmlische und eine religiöse gliedert. Die erste zeigt, wie man über die irdischen Kräfte Herr wird. Die zweite, wie man in die Geheimnisse der Gestirne eindringt. Die dritte, wie man Macht über die Dämonen gewinnt. Und Paracelsus ist eine der originellsten Figuren des ganzen Zeitalters. Humanist und Physiker, Alchemist und Astrolog, Chiromant und Totenbeschwörer, Chirurg und Theurg, Entdecker des Wasserstoffs und Erneuerer der wissenschaftlichen Medizin. Auf seinem steten Wanderleben als Arzt, Lehrer und Goldmacher von aller Welt umworben und von einem lärmenden Hofstaat umschwärmt, in dem wahre Jünger der Wissenschaft mit Abenteurern und Müßiggängern nach dem Stein der Weisen begehrten, bunt durcheinander gemischt waren, wie ja überhaupt in jener Zeit gemeiner Goldhunger und edler Wissensdurst kaum voneinander zu trennen sind. Überall sensationelle Kuren vollbringend, Kenntnisse sammelt und ausbreitend, Skandal und Bewunderung erregend, um schließlich auf Anstiften einiger graduierter Kollegen, die in seiner Genialität eine Geschäftsstörung erblickten, hinterlistig ermordet zu werden. Im Gedächtnis der Nachwelt lebt er teils als Typus des Scharlatans, als skurrile und verächtliche Jahrmarktsfigur, teils als Typus des Sehers, als Märtyrer der Wissenschaft und Wohltäter der Menschheit. Beide Versionen haben recht. Auch seine Schriften tragen diesen zwiespältigen Charakter, schwülstig und gesucht, großsprecherisch und weitschweifig, dunkel und überladen, zeigen sie, dass ihr Verfasser den Namen Bombastus nicht mit Unrecht trug. Aber auch dem Namen Theophrastus hat er Ehre gemacht. Er war ein wahrer Beauftragter Gottes, ein Künder tiefen Wissens und echter Weisheit. Nicht in den Büchern, betont er immer wieder, müsse man die Wahrheit suchen, sondern im Buch der Natur. Was in Galens Schriften zu finden ist, gleiche dem Schwamm, der auf dem Baum des Lebens wächst. Nur ein Tor kann den Schwamm mit dem Baum verwechseln. Er lehrte, um es mit einem Worte zu sagen, eine pantheistische Medizin. Alles hängt zusammen. Aufgabe des Arztes ist es, diesen Zusammenhang zu ergründen. Auch die Welt, Die Erde ist ein großer Organismus mit Leben und Störungen, Antlitz und Krankheiten, Atemzug, Pulsschlag, Fieber und Genesung. An den Stein der Weisen hat er fest geglaubt. Das Gesetz von der Erhaltung der Elemente war ihm eben noch unbekannt. Dieses Gesetz ist jedoch neuerdings durch das Radium widerlegt worden, das sich bekanntlich in ein anderes Element, das Helium, zu verwandeln vermag. So wird unwissenschaftlich, was bisher ein Pfeiler der Naturforschung war, und wissenschaftlich, was bisher als roher Aberglaube galt. Dies ist die Geschichte der sogenannten Wissenschaften, und ihre Betrachtung müsste den Dünkel der gelehrten Handwerker sehr herabmindern, wenn diese für freie Erwägungen des gesunden Menschenverstandes überhaupt zugänglich wären. Die Alchemie bezweckte übrigens keineswegs bloß Goldmacherei. Der geheimnisvolle Stoff, das Arcanum, das man suchte, sollte auch zugleich eine Panazee gegen alle Krankheiten sein, gleich dem Theriak des Altertums. Man war überhaupt der Ansicht, dass es eine allgemeine, erlösende Formel geben müsse, die mit einem Schlage die Rätsel der Welt entschleiert, einen Generalschlüssel, der das Tor zu allen Geheimnissen öffnet. Dies ist der tiefere Sinn des Steins der Weisen. Menschenmaterial und verschiebbare Letter. Die beiden anderen Tendenzen des Zeitalters, das Schießpulver und der Buchdruck, haben zweifellos ungleich verderblicher gewirkt als die Alchemie. Durch den Gebrauch der Feuerwaffen ist ein Moment der Verpöbelung, Barbarisierung und Mechanisierung ins Kriegswesen gekommen, wie es bisher unbekannt war. Durch das Pulver wird der Mut demokratisiert, nivelliert, entindividualisiert. Der ritterliche Kampf Mann gegen Mann zu Pferde mit besonderen Schutz- und Angriffsrüstungen, deren Handhabung Sache eines besonderen Talents oder doch zumindest einer durch Jahre und Generationen währenden Übung und Züchtung war, schuf eine bestimmte Gesellschaftsklasse, ja Rasse, deren Beruf der Mut war. Mit dem entscheidenden Auftreten der Feuertaktik und des Fußvolks hört der Krieg auf, Sache einer besonderen Menschenart, Gemütsanlage und Fähigkeit zu sein. Der Mut ist allgemein geworden, das heißt, er ist verschwunden. Die Waffe ist nicht mehr ein persönliches Organ des Menschen, gleichsam ein Glied seines Körpers, sondern der Mensch ist ein unpersönliches Organ der Waffe, nichts als ein Glied der großen Kriegsmaschine. Hieraus folgt zweierlei. Erstens, eine viel größere Skrupellosigkeit und Brutalität in der Kriegsführung, da der Einzelne nur noch ein leicht ersetzliches Teilchen des Ganzen, sozusagen ein Stück Fabrikware, ein leicht herstellbarer Massenartikel ist, und zweitens die Ausdehnung der Kriegstätigkeit auf viel größere Teile der Bevölkerung, schließlich auf alle. Der Begriff Menschenmaterial ist erst durch die Erfindung des Schießpulvers geschaffen worden, ebenso wie die allgemeine Wehrpflicht, denn eine allgemeine Pflicht kann nur sein, was jeder kann. Daher ist die Geschichte der Neuzeit die Geschichte der fortschreitenden Auflösung des Kriegsbegriffes, seines ursprünglichen Inhalts und Sinns. Die letzte Stufe dieser Selbstzersetzung bildet der Weltkrieg, der Krieg aus Geschäftsgründen. Eine ähnliche mechanisierende und nivellierende Tendenz wohnt der Druckerpresse inne, die übrigens nie eine so allgemeine Bedeutung erlangt hätte, wenn ihre Erfindung nicht mit der Einführung guten und billigen Papiers zusammengefallen wäre. Gutenberg, oder wie es sonst war, zerlegte die Holztafeln, mit denen man zuerst Bilder, später Unterschriften und schließlich auch schon Bücher gedruckt hatte, in ihre einzelnen Bestandteile. Die Buchstaben. Hierin liegt zunächst eine Tat des Individualismus, eine Befreiung aus der Gebundenheit, Assoziation und Korporation des Mittelalters. Die Elemente, die Zellen gleichsam, die den Organismus des Wortes, des Satzes, des Gedankens aufbauen, machen sich selbstständig, freizügig, jede ein Leben für sich, unendliche Kombinationsmöglichkeiten eröffnend. Bisher war alles fest, gegeben, statisch, konventionell. Jetzt wird alles flüssig, variabel, dynamisch, individuell. Die verschiebbare Letter ist das Symbol des Humanismus. Aber die Kehrseite ist, es wird auch alles mechanisch, dirigierbar, gleichwertig, uniform. Jede Letter ist ein gleichberechtigter Baustein im Organismus des Buches und zugleich etwas Unpersönliches, Dienendes, Technisches, Atom unter Atomen. Ähnliche Erscheinungen hat der neue Geist auch auf anderen Gebieten gezeitigt. Vom Kriegswesen sprachen wir soeben. Jeder Ritter war eine Schlacht für sich. Der Soldat ist bloß eine anonyme Kampfeinheit. An die Stelle des Bürgers tritt der Untertan, an die Stelle des Handwerkers der Arbeiter, an die Stelle der Ware das Geld. Alle vier, Soldat, Untertan, Arbeiter und Geldstück, haben das Gemeinsame, dass sie gleichartige Größen, reine Quantitäten sind, die man nach Belieben addieren, umstellen und auswechseln kann. Ihr Wert wird nicht so sehr durch ihre persönlichen Eigenschaften als durch ihre Zahl bestimmt. Dasselbe zeigt sich auch auf dem Gebiet des Komforts und der ganzen äußeren Lebenshaltung. Der Mensch der Neuzeit hat praktischere Möbel, schnellere Fahrzeuge, wärmere Öfen, hellere Beleuchtungskörper, bequemere Wohnhäuser, bessere Bildungsanstalten als der mittelalterliche. Und diese und noch 100 andere Dinge garantieren ihm ein freieres, unbelasteteres, individuelleres Dasein. Aber all diese Möbel, Fahrzeuge, Öfen, Beleuchtungskörper, Wohnhäuser und Bildungsanstalten sind vollkommen gleich. Es muss eben in Natur und Geschichte immer für alles bezahlt werden. Es entsteht die Individualität und es verschwindet die Persönlichkeit. Kopernikus. Dies waren entscheidende Umlagerungen des Weltbildes, zu denen nun noch die neuen astronomischen Ansichten traten, die von Kopernikus ausgingen. Die Abhandlung De Revolutionibus Orbim Coelestri Libri 6, in der sein neues Weltsystem aufstellte, erschien erst in seinem Todesjahr, noch dazu mit einer Vorrede des protestantischen Theologen Osiander, die eigenmächtig das Ganze für eine Hypothese erklärte, offenbar weil Luther und Melanchthon sich dagegen ausgesprochen hatten. Der Narr, sagte Luther, will die ganze Kunst Astronomiam umkehren, aber die Heilige Schrift sagt uns, dass Joshua die Sonne stillstehen ließ und nicht die Erde. Aber das Werk ist bereits viel früher entstanden. Kopernikus erklärt selbst in der Widmung, die merkwürdigerweise an Papst Paul III. Gerichtet war, es habe 4x9 Jahre bei ihm geruht und es muss auch schon vorher durch geheimnisvolle Kanäle ins Publikum gedrungen sein. Sobald eine Erkenntnis einmal da ist, lässt sie sich eben nicht unterdrücken. Sie infiziert gleichsam die Luft, verbreitet sich wie ein Bacillus. Die Entdeckung war übrigens nicht völlig neu. Ein Vierteljahrtausend vor Christus hatte Aristarch von Samos ein ähnliches System aufgestellt. Sonne und Fixsterne unbeweglich, die Erde in Drehung um sich selbst und die Sonne und schon von Plato berichtet Plutarch, dass er die Erde nicht mehr in der Mitte des Ganzen gelassen, sondern diesen Platz einem besseren Gestirn eingeräumt habe. Aber der Grieche wollte die Welt als begrenzte, geschlossene Kugel und sich als Betrachter in der Mitte. Er wollte einen Kosmos, ein schönes, kunstvoll gegliedertes Ganzes, leicht vorstellbar und bequem überschaubar, wie ein Tempel, eine Bildsäule oder ein Stadtstaat. Das heliozentrische System entsprach nicht seinem Weltbild und war daher falsch. Jetzt erwacht im Menschen der Trieb ins Weite und zugleich der Trieb nach Ordnung, nach Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit, nach einer in Formeln ausdrückbaren Welt, die sozusagen eine mathematische Sprache redet. Durch die neue Astronomie wird er scheinbar zum Nichts herabgedrückt, in Wirklichkeit aber zum Entschleierer, Durchschauerer, ja Gesetzgeber des Weltalls emporgehoben. Er will lieber eine Welt von schauerlicher Unendlichkeit, in der die Erde als blasser Lichtfunken schwimmt, die aber berechenbar seinem Geist unterworfen ist, als eine wohl abgegrenzte, die aber im Dunkel und Geheimnis gehüllt und einem unerforscherlichen Schicksal unterworfen ist. Es ist eine der größten Geschichtsfälschungen, wenn man immer wieder behauptet, das heliozentrische System habe den Menschen demütiger und bescheidener gemacht. Ganz im Gegenteil. Übrigens lehrte Kopernikus zwar eine heliozentrische und daher der bisherigen an Größe unendlich überlegene, aber doch eine fixe und endliche Welt, in deren Mittelpunkt unbeweglich die Sonne thront und deren äußerste Grenze von der achten Sphäre gebildet wird, einer festen, in sich geschlossenen Kugelschale, hinter der nichts mehr ist. Seine Welt war also doch noch eine wesentlich andere, nicht nur eine kleinere, sondern auch eine einfachere, übersichtlichere, stabilere, sozusagen solidere als die unsere, in der unzählbare Sonnensysteme durch unfassbare Entfernungen voneinander getrennt mit rasender Geschwindigkeit durch einen Abgrund jagen, von dem wir nur sagen können, dass er nirgends aufhört. Überwindung des Cap Non. Aber das Instrument, das für die beginnende Neuzeit im höchsten Maße symbolisch ist, ist nicht die Tafel des Astronomen, auch nicht die Druckerpresse, die Retorte oder die Kanone, sondern der Kompass. Erfunden war er schon längst, aber erst jetzt wagt man, sich ihm ganz anzuvertrauen. Das Wesentliche der neuen Geisteshaltung ist, wie wir schon mehrfach betonten, ein unbezwinglicher, bisher unerhörter Zug in die Ferne, ein unersättlicher Trieb, alles zu entschleiern, zu penetrieren, zu durchforschen. Darum heißen diese Jahrzehnte das Zeitalter der Entdeckungen. Aber nicht die Entdeckungen, die man machte, waren das Wichtige, das Entscheidende war, die Tendenz zu entdecken. Ein edles Suchen um des Suchens willen war die dämonische Leidenschaft, die die Geister jener Zeit erfüllte. Das Reisen, bisher bestenfalls als ein notwendiges Übel angesehen, wird jetzt die höchste Lust der Menschen. Alles wandert, vagiert, schweift von Ort zu Ort. Der Schüler, der Handwerker, der Soldat, der Künstler, der Kaufmann, der Gelehrte, der Prediger. Gewisse Berufe wie der des Humanisten oder des Arztes werden überhaupt fast nur im Herumziehen ausgeübt. Man wertet einen jeden nach dem Maße, wie weit er herumgekommen ist. Der Fahrende stellt in fast allen Berufszweigen eine höhere Qualifikation, eine Art Aristokratie dar. In der damaligen Zeit haben die Menschen alles Neue im eigentlichen Sinne des Wortes erfahren. Und es war gar nicht zu vermeiden, dass sich diese neue Reiseenergie alsbald auch der Wasserwege bemächtigte. An der Spitze der modernen Entdeckungsgeschichte steht die Gestalt des Infanten Heinrich von Portugal, der zwar selbst nie eine Seefahrt unternommen hat, aber wegen der großartigen Energie, mit der er alle maritimen Bestrebungen förderte, mit rechten Namen Heinrich der Seefahrer erhalten hat. Nie berührte er ein Glas Wein oder einen Weibermund. Seine einzige Leidenschaft war die Entschleierung der afrikanischen Küsten. Bis zu seiner Zeit hatte das Cap Boyador als die äußerste Grenze gegolten, über die kein Schiffer hinausgelangen könne, weil von da an das Meer so sehr an Salzgehalt zunehme, dass die zähe Masse von den Fahrzeugen nicht mehr zu zerteilen sei. Es führte daher den bezeichnenden Namen Cap Non. Auch herrschte allgemein die zuerst von Aristoteles aufgestellte und von Ptolemäus bestätigte Ansicht, dass es innerhalb der Wendekreise nur wüstes Land geben könne, weil die Glut der aufrecht-senkrecht fallenden Sonnenstrahlen keine Vegetation dulde. Auf Veranlassung Heinrichs wurden gleichwohl Schiffe auf Expeditionen ausgesandt und im Jahr 1445 konnte einer seiner Untertanen berichten, er habe weiter südlich Küsten mit saftigen Kräutern und großen Palmenhainen entdeckt. Dies alles, fügte er ironisch hinzu, schreibe ich mit Verlaub seiner Gnaden des Ptolemäus, der recht gute Sachen über die Einteilung der Welt hat verlauten lassen, aber in diesem Stücke sehr fehlerhaft dachte. Zahllos wohnen am Äquator schwarze Völkerschaften und zu unglaublicher Höhe erheben sich die Bäume, denn gerade im Süden steigert sich die Kraft und Fülle des Pflanzenwuchses. Und noch in demselben Jahre gelangte man zu dem fruchtbaren Vorgebirge, das seitdem unter dem Namen Cap Werde bekannt ist. Alsbald entwickelte sich ein lebhafter afrikanischer Tauschhandel. Die wichtigsten Ausfuhrartikel waren Goldstaub, Moschus und Elfenbein. Und auf Madeira entstanden zahlreiche Zuckerplantagen. Auch der Sklavenfang gehörte zu den merkantilsten Begleiterscheinungen dieser ersten Entdeckungsfahrten, bei denen der Infant selbst jedoch niemals andere als wissenschaftliche Interessen im Auge gehabt hat. Als er im Jahre 1460 starb, gerieten die Unternehmungen ins Stocken. Erst die 80er Jahre brachten wieder bedeutende Fortschritte. 1482 wurde auf einer Reise, an der auch Martin Beheim teilgenommen haben soll, die Kongo-Mündung entdeckt und 1486 erreichte Bartolomeo Dias die Südspitze Afrikas, die von ihm wegen der furchtbaren Stürme, die dort herrschten, Cabo Tormentoso genannt, von seinem König João II. Aber in Cabo de Boa Esperanza umgetauft wurde. Ja, er fuhr sogar um das Kap herum und befand sich bereits auf dem Wege nach dem Indischen Ozean, als er von seiner Mannschaft bestimmt wurde, umzukehren. Die Hoffnung auf einen südlichen Seeweg nach Ostindien, die der König mit seiner Namensänderung zum Ausdruck bringen wollte, sollte sich 12 Jahre später erfüllen. Vasco da Gama gelangte nach Calicut, der Hauptstadt des vorderindischen Reiches Malabar, die zugleich der Hauptort für den Verkehr mit den Molukken, den Gewürzinseln, war. Von da an datiert die Suprematie der Portugiesen im europäischen Gewürzhandel. René, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Du hast dich mit Friedel und seiner Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt. Intensiv kann man eigentlich nicht sagen. Ich habe von meinem Beruf her als Journalist eigentlich immer Zeitgeschichte-Themen behandelt und mein Fachgebiet war unter anderem auch die Literatur, Zwischenkriegszeit, Vorkriegszeit, Erster Weltkrieg und so weiter. Und da war Friedel auch natürlich immer ein Thema, ja, klar. Wie würdest du Friedel in seiner Zeit einordnen? Also zu den, sagen wir mal, radikal-progressiven hat er nicht gehört. Schwierige Frage, einordnen. Auf alle Fälle eine absolute Ausnahmeerscheinung, ja. Man kann das ja auch vergleichen mit Literaten der Zeit, die Ähnliches gemacht haben. Es ist ja auch nicht verwunderlich, die Freundschaft zu Peter Altenberg, zu Polgar und so weiter, wo man weiß, das waren echte Querdenker, ja, die gegen den Strom schwimmen. Man muss sich auch die Zeit vor Augen halten, die sozialen und politischen Umstände, Fin de Siècle-Zeit, ja. Man hat sich kulturell gegeben, aber im Hintergrund war es düster und grau. Es hat eigentlich für einen Künstler zu dieser Zeit, der ernsthaft sein Gewerbe, sagen wir mal, das jetzt sehr überspitzt, ja, betreiben wollte, schon sehr, sehr viel an Mut und an Zivilcourage bedeutet, sich vor allem so zu verhalten wie Friedel. Weil bei Friedel hat es schon, wenn man seine Biografie durchliest oder Teile davon herausnimmt, ja, dann merkt man schon, dass er in frühester Jugend nie angepasst war, ja. Er hatte so gleich einmal zu Schulbeginn schon brav die Klassen wiederholen müssen, ist von Schulen geflogen, hat 4 Mal gebraucht, bis er überhaupt die Matura geschafft hat. Ja, also und immer wieder stand eben dieses sogenannte unrühmliche Verhalten im Hintergrund. Das ihn sozusagen als genetisch geborenen Schrägvogel sozusagen damals schon geprägt hat, nicht? Und eine Station später kann man vielleicht auch, um diese vielschichtige Persönlichkeit dieses Mannes zu charakterisieren, später dann das Studium in Wien, Germanistik und Geschichte, Philosophie, sein Doktorat gemacht, ja, und auf diesem Weg hin hat er konvertiert ist vom jüdischen Glauben sozusagen in die protestantische Richtung, die ihm halt freier im Sinne von ich habe dort mehr Möglichkeiten, mir meinen Gott selbst zu suchen, der lässt mir die Freiheit, ihn zu suchen oder wie auch immer man das formulieren. Auf alle Fälle ein sehr interessanter Schritt, dass der Jude Egon Friedmann, wie er ja mit seinem richtigen Namen heißt, ja, dann zum protestantischen Glauben konvertiert. Also das ist auch schon so ein Schritt, wo man sagen muss, das entspringt einem sehr, sehr, sehr suchenden und beißenden und kratzenden und aggressiven. Und auf der anderen Seite sucht man auch den Friedvollen, der aber auch auf der anderen Seite mit Eitelkeiten behaftet war, mit Überfluss im Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Also eine Figur, wie sie Schillen da nicht sein könnte. Ja. Also bewundernswert, und ich achte vor allem diese Hartnäckigkeit in den Dingen und die Richtung. Ja. Weil es ja doch wirklich, es gehört Mut dazu, ja, sich der Satire auszuliefern. Weil Satire heißt, du begibst dich in das Feuer hinein, ja. Du brennst mit und musst schauen, dass du nicht verbrennst dabei. Ja? Satire ist immer kontra gegen etwas. Ob das jetzt politischer, kultureller, sozioökonomischer, was auch immer. Ja? Es gibt, man braucht die heutige Zeit nur vergleichen, dann findet man sehr viele Parallelen, die das auch betonen und aussprechen. Ja? Also ich finde, habe höchsten Respekt vor diesem Mann, obwohl es natürlich einige Dinge gibt, die mir nicht so gut gefallen. Ja? Also auch Kritik. Zum Beispiel? Zum Beispiel sein Problem oder wie auch immer seine Einstellung, ja, zum Ersten Weltkrieg und zum Auslauf der Monarchie und diese Faszination, jetzt wird Krieg geführt und er ging sogar so weit, dass er sich zum Militär gemeldet hat, um da mitzuschießen auf den blutigen Schlachtfeldern, wurde aber Gott sei Dank abgelehnt, weil er eben untauglich war durch seine übertriebene Fettsucht, die ja von Jahr zu Jahr immer mehr geworden ist statt weniger. Also er war einfach untauglich, worunter er scheinbar dann auch moralisch gelitten haben mag. Er hat darüber geschrieben, das ist ein Punkt, der mir nicht gefällt. Ja. Also, wobei ich aber sagen muss, wenn ich auf die psychologische Ebene gehe und versuche, das zu sehen oder zu verstehen, ja, was dieser Mensch geworden ist von Erziehung an, ja, dann kann ich mir unter etwa vorstellen, dass eben in Zeiten, wo er ein kleines Kind war, Vater gestorben ist relativ früh, die Mutter ihn früh verlassen hatte, dann nach Deutschland kam zu einer Tante und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass in dem preußischen Deutschland da vielleicht einiges in seinem Gehirn auch natürlich durch den Umstand, dass er dort gelebt hat, dort aufgesogen hat, was sich eben abgespielt hat im protestantischen preußischen Deutschland kurz vor Auslauf der Monarchie, dass da eben so eine Art von Faszination entstanden ist, die unter Umständen auch eine Glaubensfrage sein kann, weil in religiösen Dingen bin ich auch nicht unbedingt so ganz seiner Ansicht. Ich persönlich, ja, also ich will jetzt das Wort Atheist vermeiden, weil das würde jetzt sozusagen einen Rachepfeil vom Friedel bedeuten, der ja über den Atheismus ganz schlimme Dinge sagt, die zum Teil natürlich auch richtig sind. Aber diese Ansicht, dass doch immer irgendwo etwas Größeres da sein muss, dass in diesem ganzen universellen, chaotischen Kosmos auch nicht erklärt, ja, also diese unbeantwortbaren Fragen, die sich die Menschen, die Künstler, die ernsthaften Wissenschaftler stellen, zu fragen, ja, was ist denn da los da oben zum Teufel, warum verstehen wir das nicht, ja, und dass diese Frage eben ein beherrschendes Element ist, das eben einfach Menschen zu diesen Taten treibt, ja, und dann eben diese Perspektivenvielfalt entsteht, die letztendlich Gutes und Schlechtes bewirken kann, ja, und Friedel hat ein sehr, sehr scharfes Auge und eine sehr misanthropische Seele, ja, würde ich sagen. Ja. Beide Extreme vereint. Ja. Das eine braucht Alkohol und Völlerei, um nicht 24 Stunden am Tag gelebt werden zu müssen. Das andere braucht Muße und Disziplin. Ja. Er hat trotzdem seinen strikten Tagesablauf gehabt. Ja. Also, weil das muss man sich vor Augen halten, wie das funktioniert. Du trinkst den ganzen Abend, die ganze Nacht, kommst nach Hause, bist betrunken. Ja. Am nächsten Tag stehst du auf, schaust in den Spiegel, denkst dir, auf Wiederschauen, ich gehe jetzt wieder schlafen. Und dann setzt dich dieser Mann aber hin und macht so eine wahnsinnige Arbeit, ja. Das muss man sich vorstellen, und das jeden Tag diszipliniert. Und nicht nur das, ja. Er verfasst Manuskripte, er ist Autor, er ist Conferencier, er ist Kabarettist, er ist Satiriker, er steht auf der Bühne. Max Reinhardt hat ihn als Schauspieler entdeckt, ja, als Regisseur sogar entdeckt. Also man muss sich das vorstellen, ungeheuerlich, nicht? Also faszinierender Mensch mit einem Wort, ja. Ja, von seiner kriegsverherrlichenden Haltung im Ersten Weltkrieg hat er sich ja sehr schnell verabschiedet, noch während des Ersten Weltkriegs. Ist allerdings später immer dazu gestanden. Also er hat das nie verheimlicht, sondern er hat gesagt, ja, also ich war ein Anhänger von Wilhelm II und dazu stehe ich, das war ein Fehler und ein Irrtum. Und nein, das zeichnet aber alle großen Geister aus, ja, dass sie eben einfach dazu stehen, ja, im Positiven wie im Negativen. Kolumbus. Schon 6 Jahre früher aber hatte der Genuese Cristoforo Colombo im Dienst der spanischen Regierung, der zu Ehren er sich von nun an Cristobal Colón nannte, den ersten Vorstoß nach Westen gemacht. Er wählte zunächst den ungeschicktesten Weg nach Amerika, nämlich die weiteste Entfernung, und er wäre wahrscheinlich nie ans Ziel gekommen, wenn nicht besonders günstige Winde diesen Fehler ausgeglichen hätten. Sein Plan war, das Morgenland in westlicher Richtung zu erreichen. Mit der Kugelgestalt der Erde, wie sie auf Martin Behaims berühmten Erdapfel zum Ausdruck gelangte, war er also schon vollkommen vertraut. Aber er teilte auch den auf diesem Globus verzeichneten Irrtum, dass Asien eine zusammenhängende Masse bilde, die sich hufeisenförmig um den Planeten herumschlinge. Dass er jedoch, wie gemeinhin behauptet wird, auf diesem Weg nach Westindien zu gelangen glaubte, ist nicht ganz richtig. Vielmehr nahm er an, und zwar in seinem Sinn ganz logisch, dass er in Cathay, China, oder an der vorgelagerten Insel Sipango, Japan, landen werde. Bestärkt wurde er in dieser Vermutung durch das Werk des berühmten weltreisenden Marco Polo, Mirabilia Mundi, der tatsächlich 200 Jahre früher, aber in östlicher Richtung und auf dem Landweg nach China und Japan gelangt war. Kolumbus hielt auch wirklich die Insel Kuba, das erste größere Gebiet, das er anlief, für Sipango, als er etwas später die Nachbarinsel Haiti entdeckte, die er Española nannte, modifizierte er seine Ansicht dahin, dass diese Sipango und Kuba das chinesische Festland sei. Er war in die Meinung, dass er sich auf asiatischem Boden befinde, so verrannt, dass er noch für seine letzte Reise arabische Dolmetscher für den Verkehr mit dem Großkhan von Cathay verlangte und einmal sogar einen Trupp Flamingos, den er gravitätisch durch die Nacht wandeln sah, für weiß gekleidete chinesische Priester hielt. Er erreichte auf seiner zweiten Reise Jamaika, auf seiner dritten die Orinoco-Mündung und damit das Festland, auf seiner letzten Honduras, das er für Hinterindien hielt, und starb 4 Jahre später, 1506, in demselben Jahr wie Martin Behaim, ohne zu ahnen, dass er einen neuen Weltteil entdeckt hatte. Es ist daher kein so besonders himmelschreiendes Unrecht, dass dieser nicht den Namen Columbia trägt, obschon eine noch viel geringere Berechtigung vorlag, ihn nach Amerigo Vespucci zu benennen. Das Ereignis der Entdeckung Amerikas lag in der Luft. Es wäre ohne Kolumbus nicht ausgeblieben, ja nicht einmal verzögert worden. Amerika wäre bald entdeckt worden, sagte der große Naturforscher Karl Ernst von Beer, auch wenn Kolumbus in der Wiege gestorben wäre. 1497 erreichte der Venezianer Giovanni Gabotto, John Gabot, unter englischer Flagge die Küste von Labrador, betrat also ein Jahr früher als Kolumbus das amerikanische Festland. 1500 wurde Pedro Cabral auf seiner Fahrt nach Calicut nach Westen abgetrieben und entdeckte auf diese Weise Brasilien und, allerdings ganz zufällig, eine viel kürzere Verbindung zwischen Europa und Amerika. Es kommt hinzu, dass Kolumbus mit seiner Entdeckung nicht bloß wissenschaftlich, sondern auch praktisch nichts anzufangen wusste. Seine Verwaltung der neuen Provinzen war eine wahre Schreckensherrschaft und zeigt an ihm nur hässliche Seiten. Maßlose Goldgier, gedankenlose Grausamkeit gegen die Eingeborenen, Hinterhältigkeit und blinde Eifersucht gegen seine Landsleute. Alle administrativen Einrichtungen, die er getroffen hat, waren ebenso unmenschlich wie kurzsichtig. Die skrupellose Dezimierung der Bevölkerung durch Sklavenhandel, ihre sinnlose Überanstrengung in der Plantagenarbeit, die Verschickung spanischer Verbrecher nach Española, die Einführung wilder Hunde zum Zwecke der Menschenjagd. Geiz und Habsucht hatten eine solche Macht über ihn, dass sie es dahin brachten, alle edleren Regungen in ihm zu ersticken und alle idealeren Züge seines Wesens zu verdunkeln. Schon sein Eintritt in die neue Welt ist dadurch bezeichnet, dass er den Matrosen, der zuerst Land gemeldet hatte, um die hierfür ausgesetzte Prämie prellte. Achtung verdient er nur für die unerschütterliche, durch nichts zu entmutigende Ausdauer und Tatkraft, mit der er seine Pläne verfolgte. Im Übrigen war sein Werk ein Produkt der Schwärmerei, der Gewinnsucht und des Eigensinns und seine ganze Fahrt ein zufälliger Prioritätserfolg, ein Lotterietreffer, eine nautische Rekordleistung von subalternem sportlichem Interesse. Kolumbus war ein Probierer. Er fuhr in einer bestimmten Richtung los, probeweise, und fand Amerika. Er probierte an einem Ei so lange herum, bis es stand. Und beide Erfolge beweisen gleich viel für seine Genialität. Die Reise um die Erde in 1100 Tagen. Die größte Entdeckertat des Zeitalters, schon deshalb, weil sie bewusst vollbracht wurde, ist die Erdumsegelung durch Fernão Magalhães, einen in spanische Dienste getretenen Portugiesen. Er verließ im September 1519 Spanien, fuhr unter vielerlei Meutereien und Anschlägen seiner Gefährten längs der südamerikanischen Ostküste bis zur südlichsten Spitze des Festlandes, durchsegelte im Spätherbst 1520 die nach ihm benannte höchst beschwerliche und gefährliche Straße, die den Kontinent vom Feuerlandarchipel trennt, und erreichte so den Stillen Ozean, den er in nordwestlicher Richtung durchquerte. Nach einer fast viermonatigen, mühseligen und entbehrungsreichen Reise, auf der sich die Besatzung schließlich von Leder und Ratten nähern musste, gelangte er nach den Landronen und einige Tage später nach den Philippinen, wo er im April 1521 in einem Kampfe mit den Eingeborenen, den er waghalsig ohne genügend Deckung unternommen hatte, getötet wurde. Sein Schiff Vitoria fuhr unter dem Kommando Sebastian del Caos nach den Molukken und kam von da an durch den Indischen Ozean über das Kap der Guten Hoffnung und die Kapverdischen Inseln glücklich nach der Heimat zurück. Im September 1522, fast genau nach 3 Jahren, landete die Expedition in demselben Hafen, von dem sie ausgegangen war. Bei ihrer Ankunft auf der kapverdischen Insel Santiago, Juli 1522, bemerkten die Seefahrer, dass der dortige Kalender bereits Donnerstag, den 10. Juli, anzeigte, während sie selbst erst Mittwoch, den 9. Juli, zählten. Da sie sich von Ost nach West um die Erde bewegt hatten, hatten sie einen Tag verloren. Hätten sie die umgekehrte Richtung eingeschlagen, so wäre es ihnen wie in der Reise um die Erde in 80 Tagen gegangen, deren geistreiche und überraschende Pointe bekanntlich darin besteht, dass der Held, ohne es zu ahnen, einen Tag und damit seine Wette gewinnt. Sie waren über ihre Entdeckung vermutlich nicht weniger verblüfft und erfreut als Mr. Phileas Fogg, denn sie bedeutet einen absolut unwiderlegbaren Beweis für die Kugelgestalt der Erde. Das Verbrechen der Conquista. Um dieselbe Zeit wurde Mittelamerika und etwa 10 Jahre später die Westküste Südamerikas den Europäern erschlossen. Wir wollen bei diesen beiden Ereignissen, der Eroberung Mexikos und Perus, ein wenig länger verweilen, weil sie zu den empörendsten und zugleich sinnlosesten Taten der Weltgeschichte gehören. Als Hernando Cortés im Jahre 1519 den Boden Mexiko betrat, fand er dort eine hochentwickelte, ja überentwickelte Kultur, die der europäischen weit überlegen war. Als Weißer und Katholik, verblendet durch den doppelten Größenwahn seiner Religion und seiner Rasse, vermochte er sich jedoch nicht zu dem Gedanken zu erheben, dass Wesen von anderer Weltanschauung und Hautfarbe ihm auch nur ebenbürtig seien. Es ist tragisch und grotesk, unter welchem Dünkel dieser Spanier, Angehöriger der brutalsten, abergläubischsten und ungebildetsten Nation ihres Weltteils, eine Kultur betrachteten, deren Grundlagen sie nicht einmal ahnen konnten. Gleichwohl lässt sich der Gestalt des Cortés eine gewisse Größe nicht absprechen. Er war zwar ein Conquistador wie alle anderen, roh, verschlagen, gierig und ohne höhere moralische Hemmungen, aber es fehlte ihm nicht an planvollem Mut, politischer Klugheit und einer gewissen primitiven Anständigkeit. Auch tat er nie etwas aus bloßer Blutgier. Ja, er hatte sogar einen gewissen Abscheu vor dem Blutvergießen, wie er ja auch die Schlachtopfer der Azteken abgeschafft hat. Vielleicht die einzige eines Kulturmenschen würdige Handlung, die im Lauf der gesamten spanischen Conquista begangen worden ist. Seine Umgebung jedoch bestand mit wenigen Ausnahmen, zu denen vor allem die Geistlichen gehörten, aus Subjekten niedrigster Kategorie, Rowdies und Verbrechern, die ihr Mutterland ausgestoßen hatte. Deklassierten Spaniern also, dem Abschaum des Abschaums des damaligen Europas. Das einzige Motiv der Expedition war ganz gemeine Goldgier. Die Spanier, sagte Cortés, nicht ohne eine gewisse überlegene Ironie zu dem Statthalter, den ihm Kaiser Montezuma entgegenschickte, leiden an einer Herzkrankheit, gegen die Gold ein besonders geeignetes Mittel ist. Die mexikanische Spätkultur. Die Kultur Mexikos haben wir uns ungefähr auf einer Entwicklungsstufe vorzustellen, die von der römischen Kaiserzeit nicht allzu weit entfernt war. Sie war offenbar schon in jenes letzte Stadium getreten, das Spengler als Zivilisation bezeichnet und das durch Großstadtwesen, raffinierten Komfort, autokratische Regierungsform, expansiven Imperialismus, Massigkeit der Kunstbauten, gehäufte Ornamentik, ethischen Fatalismus und Barbarisierung der Religion charakterisiert ist. In der Hauptstadt Tenochtitlan, die auf Pfählen in einen wunderschönen See gebaut war, sahen die Spanier riesige Tempel und Spitzsäulen, ausgedehnte Arsenale, Krankenhäuser und Kriegerasyle, große Menagerien und botanische Gärten, Papierläden, Dampfbäder und Springbrunnen, Teppiche und Gemälde aus prunkvollem Federmosaik, köstliche Goldschmiedearbeiten und kunstvoll ziselierte Geräte aus Schildpatt, herrliche Baumwollmäntel und Lederrüstungen, Plafonds aus wohlriechendem Schnitzwerk, Thermophore für Speisen, Parfumzerstäuber und Warmwasserleitungen. Auf den von Hunderttausenden besuchten Wochenmärkten war eine Fülle aller erdenklichen, gediegenen Waren zum Kauf ausgebreitet. Eine bewundernswert organisierte Post beförderte durch Schnellläufer auf sorgfältig ausgebauten Wegen und Stufengängen, die das ganze Land durchzogen, jede Nachricht mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision. Polizei und Besteuerungsapparat funktionierten mit der größten Genauigkeit und Zuverlässigkeit. In den Küchen der Wohlhabenden dufteten die erlesensten Speisen und Getränke. Wildbret, Fische, Waffeln, Eingemachtes, zarte Brühen, pikante Gewürzgerichte. Dazu kamen noch eine Reihe Genüsse, die der alten Welt neu waren, der delikate Truthahn. Chocolatl, das Lieblingsgericht der Mexikaner, kein Getränk, sondern eine feine Creme, die mit Vanille und anderen Spezereien gemischt, kalt gegessen wurde. Pulk, ein berauschender Trank aus der Aloe, die den Azteken außerdem ein schmackhaftes, artischockenähnliches Gemüse und auch ausgezeichneten Zucker lieferte. Und Yetl, der Tabak, der entweder mit flüssigem Ambra vermischt, aus reich vergoldeten Holzpfeifen oder in Zigarrenform aus schönen silbernen Spitzen geraucht wurde. Die Sauberkeit der Straßen war so groß, dass ein spanischer Bericht sagt, ein Mensch, der sie passierte, sicher sein könne, sich die Füße ebenso wenig zu beschmutzen wie die Hände. Ebenso erstaunlich war die Ehrlichkeit der Bevölkerung. Alle Häuser standen vollkommen offen. Wer seine Wohnung verließ, legte zum Zeichen seiner Abwesenheit ein Rohrstäbchen vor die Türmatte und nie gab dies Anlass zu Diebstählen. Überhaupt sollen die Gerichte fast niemals genötigt gewesen sein, über Eigentumsdelikte zu judizieren. Die Aufzeichnungen geschahen auf piktografischem Weg, das heißt, mit Hilfe einer sehr ausgebildeten Bilderschrift. Außerdem gab es Schnellmaler, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit alle Ereignisse, sprechend ähnlich, festzuhalten wussten. Der mathematische Sinn der Azteken muss sehr entwickelt gewesen sein, denn ihr arithmetisches System war auf dem schwierigen Prinzip der Potenzierung aufgebaut. Die erste Grundzahl war 20, die nächsthöhere 20 hoch 2 ist 400, die nächste 20 hoch 3, 8000 und so weiter. Auch sollen die Maya, unabhängig von den Indern, die Null erfunden haben, jenen ebenso fruchtbaren wie komplizierten Begriff, der sich in Europa nur sehr langsam durch die Araber eingebürgert hat. Höchstwahrscheinlich war der amerikanische Kulturkreis ein Glied jenes großen Kulturgürtels, der in für uns prähistorischer Zeit die ganze bewohnte Erde umschlang, indem er sich von Ägypten und Vorderasien über Indien und China bis nach Mittelamerika erstreckte und vermutlich auch die beiden vorantiken europäischen Welten, die etruskische und ägäische, in sich einschloss. Eine Hypothese, die unter dem Namen Pan-Babylonismus viel Widerspruch und Anerkennung hervorgerufen hat. Und in der Tat zeigten die Azteken in ihrem Kalenderwesen, ihrer Bilderschrift und ihrem Gestirnkult eine große Verwandtschaft mit den Babyloniern, während andererseits eine ganze Reihe von Eigentümlichkeiten sehr lebhaft an die Ägypter erinnern. Ihre Regierungsform, die eine Verbindung von Gottkönigtum und Priesterschaft darstellt, ihr Bürokratismus, der in der pedantischen Bevormundung der breiten Volksmassen eine Hauptaufgabe der Verwaltung erblickte, das sorgfältig abgezirkelte Zeremoniell ihrer Verkehrsformen, die Fratzenhaftigkeit und Tiergestalt ihrer Götterbildnisse, ihre große Begabung für das naturalistische Porträt, verbunden mit einem Hang zur Stilisierung der höheren Kunstformen, die verschwenderische Pracht und ausschweifende Kolossalität ihrer Bauten. Regi, vielen Dank fürs Lesen. Es war nicht deine erste Begegnung mit Friedel. Nein. Mit 26 oder 27 ist mir das Buch in die Hände gefallen, die Kulturgeschichte der Neuzeit. Und es hat mir großen Spaß gemacht, es zu lesen. Hat dich dieses Buch irgendwie beeinflusst? Naja, sagen wir so, ich habe mich in der Schulzeit für Geschichte nicht wahnsinnig interessiert oder sagen wir, das war verkehrt, ich habe mich nicht belastet damit. Ich habe gewusst, das kann ich schnell auswendig lernen, also habe ich Zeit für andere Gegenstände gehabt. Und ich habe als mathematischer Typ mir nie schwer getan, mir Zahlen zu merken und Fakten und hatte so ein grundlegendes, auswendig gelerntes Geschichtswissen. Und mit dem Friedel habe ich dann erst die Zusammenhänge begriffen oder habe mir eigene Gedanken zur ganzen Geschichte gemacht. Also er hat praktisch deine Lust an der Geschichte geweckt. Ja, das kann man so sagen. Ich hatte so eben dieses Grundgerüst der Zahlen und da kamen dann die Erklärungen und die möglichen Zusammenhänge, die er da so bringt. Und es hat einfach Spaß gemacht, die Geschichte für mich zu entdecken oder Zusammenhänge zu erkennen. Und zum Schluss habe ich dann schon richtig mir mal die Mühe gemacht, zu schauen, ob ich so durchgehend Geschichte verfolgen kann. Hast du andere Texte von Friedel auch gelesen? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich habe nichts anderes gelesen von ihm. Wie war es für dich, diesem Text jetzt wieder zu begegnen? Hat großen Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch weiter gelesen, also nicht unbedingt laut, aber ich mag seine Sprache sehr gerne. Manche Sätze muss man doch mehrmals lesen, weil das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, so der Umgang mit den Objekten und den langen Sätzen, die aber irgendwie so spannend sind. Also er spricht dich auch sprachlich an. Er spricht mich sprachlich sehr an, ja. Und er hat Humor. Manchmal stellt er Behauptungen auf und erklärt sie nachher. Manchmal baut er es so auf, ja. Also du findest, dass dieser Text uns heute schon noch etwas zu sagen hat? Ja, unbedingt, unbedingt. Woran könnte das liegen? Vielleicht bringt er die Geschichte auch manchmal in Form dieser alten Tradition der Geschichtenerzähler uns näher. Irgendwie ist es auch so, zum Beispiel Stefan Zweig, ja? Stefan Zweig, diese der historischen Romane Marie Antoinette und Maria Stuart, das ist ja auch eine Begegnung mit der Geschichte, aber auch mit dem Menschen, also von der menschlichen Seite. Man bekommt Beziehung zu den Charakteren und kann sich vorstellen, wie manche Menschen reagieren. Und der Friedel macht das irgendwie ähnlicher. Na, irgendwie ist es auch eine mögliche Form, wie es gewesen sein könnte. Weil aus den ganzen Fakten, die wir kennen, geht ja das eben oft nicht hervor, wieso es passiert. Eben die Triebkraft, die menschliche Triebkraft, die dahinter steckt, die bringt einem der Friedel näher oder dahin zu schauen, bringt einem näher. Er geht mit der Psychologie auch schon ran. Also in der Zeit, wo er schreibt, gab es ja auch schon Psychologie als Wissenschaft und man hat den Menschen psychologisch versucht zu erklären oder zu analysieren, wahrscheinlich. Also er hat ist das beeinflusst von Freud an seiner Zeit und dieser Art, den Menschen zu betrachten. Beeinflusst ist er sicher. Er hat zu Freud ein nicht ganz entspanntes Verhältnis gehabt. Also er hat schon erkannt, dass vieles daran sehr richtig ist. Manches davon hat ihm, glaube ich, sehr widerstrebt. Ja. Naja, er verwendet es bereits als Werkzeug. Er verwendet andererseits Teile davon als Werkzeug, die er für richtig hält. Ja. Mhm. Mit einem Selbstverständnis, dass das auch so locker und leicht macht zu lesen. Seine Selbstverständnis. Manchmal kommt es auch ein bisschen flapsig daher. Deswegen macht es Spaß, ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal René Michler und Regina Leibitzeder. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 25.06.2009, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.